Wüste. Aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wüste. Eng umwohnt von kalkig glatten Bauten, doch mit reich geschwollenen Mobiliaren, von Gesichtern kärglich übergrauten, die ein bunt bewegtes Hirn verwahren, angeblickt von knochenstarren Augen, die in weichster Glut nach Geld zerspringen, dicht behaucht von Lippen, die mich saugen, dann mit meiner Stimme stärker singen, mitgerissen im vermengten, großen, steinern schallenden und tauben Gange zwischen jähen Händen und dem Stoßen plumper Ellenbogen ohne Bangen, atmend Luft nach tiefer Arbeit, Bäumen riechend nach dem Puffen heißer Wagen, nach den riesenhaft durchpulsten Räumen und den faulen Seelen ohne Ragen. Da, in Haufen, welchen mitzuleben leicht fällt, mitzulieben, fruchtlos schwierig, trocken ich ein und kann ich nicht mehr schweben, allzu arm gespeist und allzu gierig. Ende von Wüste, gelesen von Sonja.